Kundgabe 484. Empfangen durch Bertha Dudde am 26.06.1938. Vertrauen erhöht die Fähigkeit. Zustand zu überirdischem Wirken. Für das große Werk, das unter deinen Händen entstehen soll, wird es von großem Nutzen sein, wenn du immer gläubig zum Herrn aufschaust. Er wird dich führen durch alle Gefahren hindurch, und seine Wege sind allemal weise und zweckvoll gewählt. Und so du dir diese Ansicht zu eigen machst, wird dein Inneres ruhiger werden, und du wirst dich immer hingebender dieser deiner Arbeit unterziehen. An der Pforte zur Ewigkeit wird dein Rückschauen ein beseligendes sein, so du nur immer für den Herrn und in seinem Auftrag gearbeitet hast. Denn diese Tätigkeit erfordert große Hingabe, Fleiß und immer gläubiges Vertrauen zum Herrn. Der Heiland bedenkt dich in solcher Art, dass du seine Liebe daraus erkennen musst. Diese Liebe dir zu erwerben, macht dich unsagbar reich schon auf Erden und wird dich auch immer fähiger machen für dein Wirken. Die Seinen hat der Herr erwählet, auf dass sie gleich ihm sich der Irrenden annehmen. Er wird euch führen, und an seiner Hand brauchet ihr nichts zu fürchten. Ihr werdet reden nach seinem Willen. Ihr werdet handeln zu seiner Ehre. Doch immer müsset ihr ihm in Liebe untertan sein und euer Wollen ihm unterstellen. Nur euren vollen Willen braucht der Herr. Dann werdet ihr immer nur seine Vertreter hier auf Erden sein, die sein Wort verkünden und Gottes Stimme hören. Ihr werdet euch selbst in einen Zustand versetzen, je nach eurer Liebesfähigkeit, der euch schon auf Erden zu überirdischen Wesen gestaltet, dass ihr fühlet, sehet und höret, was andere Menschen nicht zu fühlen, sehen und hören vermögen. Denn die Liebe des Herrn bedenkt euch mit allen diesen Gaben, so ihr sie verwendet, nur zum Heil der Seele eurer Mitmenschen und nur im Glauben an den göttlichen Heiland. Ihr werdet Taten ausüben können in vollster Gläubigkeit an Jesus Christus, den Sohn Gottes. Und ihr werdet seine Gnade stets und ständig empfangen und durch diese eure Tätigkeit, die euch der Herr auferlegt hat, auf das Erschöpfendste nachkommen können. Denn der Herr ist selbst mit euch auf allen euren Wegen. Er schirmt und schützet euch. Er führet euch die rechten Wege, da ihr erfüllen sollt eure Aufgabe. Und er wird euch immer umgeben mit seiner Liebes- und Gnadensonne, auch wo es scheinet, dass der Himmel verdüstert ist von Wolken aller Art. Er wird euch immer nahe sein, wenn nur ein Gedanke ihn ruft, und er wird sich untrennbar mit euch verbinden, so euer Herz aufnahmebereit ist für den göttlichen Heiland, für euren Lehrer und Führer, für den liebevollsten Vater. Wo euer Herz zu lieben begehrt, dort wird sich vereinen die ewige Gottheit, der Schöpfer des Himmels und der Erde, mit seinen Geschöpfen, die ewig seine Kinder sind. Amen.